Hello everybody. Ich wünsche euch den besten Freitagabend. Direkt von den FM4 Musikmaschinen zu euch komme ich heute mit Gästen. Zum einen natürlich DJ Beware von 9 bis 10. Aber davor Alexandra Feusi, die war einmal schon bei FM4 Unlimited hier als DJ. Jetzt ist sie auch als DJ hier, aber mit speziellen Japan-Kenntnissen. Da war sie nämlich über ein Jahr lang und bringt uns in der zweiten Stunde von 8 bis 9 ihre Japan-Favorites in the Mix. Noch jemand schaut vorbei heute, es ist Mr. Bevisible mit einem neuen Release. Eine exklusive Preview auf seine neue Platte, die erst im Mai erscheint, gibt's heute hier schon zu hören. Bis dahin und rundherum brand new und dies und das FM4 Unlimited Style. Mein Name DJ Functionist. Let's go, viel Spaß. We'll be right back. free inside of you. When the sun goes down, long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah, oh my heart, take give me back to blue. I'm falling into my own senses. Another night, another day, spread out this way. Let the music play. Tracks für den Sunset am Freitagabend hier in FM4 Unlimited. Nebel im Solar Edit. Rausgebracht von Mood Edits. Ich freue mich auf den Gast, der jetzt hier ist. Ja, und Be Visible ist bei mir. Hallo, willkommen. Grüß dich. Schön, dass du da bist mit einer fertigen EP. Endlich wieder was von dir, ja, was rauskommt. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe ja tatsächlich eine neue EP jetzt gerade in der Pipeline. Ja. Die bei dir selber rauskommt, auf eigenem Label. Genau, Datasnacks. Datasnacks. Und die EP hat einen coolen Namen, Hits Different. Also Be Visible Hits Different dann in Wirklichkeit, oder? Genau, ja, die letzten zwei Alben waren doch sehr downtempo-mäßig, ein bisschen entspannt, einlullend. Und da habe ich gescheit auf die Synthesizer gehaut. Das heißt, was für den Club? Absolut. Das ist die 12 Inch, ist ein DJ-Tool, ja. Kommt es auf Vinyl auch raus? Genau, die kommt am 22. Mai auf Vinyl raus. Und man kann sie schon überall pre-ordern eigentlich, glaube ich. Oder bei Dex und bei HHV kann man sie mittlerweile schon pre-ordern, ja. Okay, hören wir rein, fangen wir an mit dem Track, der heute rauskommt. Genau, das ist Sensation. We'll be right back. Release Party auf FM4. Be Visible, Hits Different heißt die EP. Das ist der erste Track, der heute erscheint von der Platte. Den Rest gibt es dann im Mai. Einen Tune werden wir exklusiv jetzt gleich noch hören. In welchem Zeitraum ist denn die EP entstanden, Be Visible? Die ist so in einem halben Jahr letztes Jahr entstanden. Im März rum auch habe ich angefangen und ja. Und war das schon lange ein Plan, etwas mehr nur für den Club zu machen, oder? Na, also es ist eine Nummer drauf, die ist schon älter und die wollte ich immer auf Platte rausbringen. Und da hatte ich dann ein bisschen Zeit, um ein paar Club-Tracks auch rundherum zu produzieren. Ich hatte einige Skizzen auch schon, die ich öfters aufgelegt habe und dann habe ich das ausproduziert. Genau, und dann ist diese Hits Different EP entstanden. Wenn die Vinyl-EP im Mai erscheint, hast du es schon in Händen gehalten? Gibt es es schon? Oder? Leider noch nicht. Die ist im Presswerk, aber ich bin guter Dinge, dass die da ist bis Mai. Ist guter Dinge, dass sich's ausgeht. Ja, ja. Wir halten die Daumen. Danke. Und dürfen noch einen Tune hören. Genau. Der zweite Tune ist Tropics. Ist ein bisschen ein breakigerer Track. Genau. Don't Topics 9500. Genau. What does it mean? Das ist die Hommage an mein Hometown. Und wenn ich da heimfahre, fühlt es sich im Sommer oft so an, wie wenn ich in den Tropics wäre, wenn ich... Das ist die Postleitzahl von Villach. Villach. Und Fackersee im Schilf schwimmen und so. Na, viel Spaß. Be Visible mit Premiere. Freue mich sehr. Super. Alles Gute mit dem Release dann im Mai. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns dann nochmal. Ja, das würde mich das sehr freuen. Das ist noch so lange hin. Da bist genau. Du dann herzlich willkommen mit einem Release-Set mit Vinyl. Das ja, mache ich. Mache ich gern mit Vinyl. Und dann kann ich dir hoffentlich auch schon die Platte mitnehmen, natürlich. Super, super. Freue mich sehr drauf. Sag, spielen wir noch einen Tune von einem Homie aus Österreich? Ja. Wir haben gerade gesprochen über ihn. Der ist extrem gut, der Track. Gerade jetzt im Auto gehört, wo ich raufgefahren bin. Und zwar von Mozart und John Gravy. Der Track heißt The Part. Ist wirklich eine Wahnsinnsnummer. Und Mozart. Peter Be Visible noch hier. Ich wollte dich noch nach Auftrittsdates fragen. Wann spielst du? Wann kann man dich mal wo hören? Genau, es kommt was auf das, was ich mich schon sehr freue, denn das ist draußen und in den Bergen. Und zwar am 11.04. beim Tanzcafé Adelberg spiele ich gemeinsam mit der Hanna beim The Jurg. Nice. Und das geht, glaube ich, um 6 Uhr los. Und geht bis 10 am Abend. Okay, that's genau. It. Na, vielleicht würde ich gerne noch ein anderes Date ansagen. Das liegt zwar noch in ferner Zukunft, aber ich werde die Release-Party Open Air feiern. Und zwar am 6. Juni gemeinsam mit Velo Concerts. Und dazu wird es sehr bald Infos auf meinen Socials geben. Ah, da hoffen wir auf richtig genau. Schönen Frühsommer. Genau, so bring your drinks, enjoy the music. Okay. Und

Alexandra Feusi, Hello Sunday, vor drei Jahren entstanden, hast du gesagt. Genau, ja. Und draußen bei Ibdam Menus Disco. Genau. Coole Sache. Ich freue mich, wenn du gleich wieder da bist, in der nächsten Stunde zwischen 8 und 9 mit deinem Japan-Special. Bis gleich. Ich freue mich auch. Bis gleich. Was sagt eigentlich der Osterhase, damit ihm die Hühner so mir nix dir nix alle ihre Eier überlassen? Servus, du Madl. Ein Charmeur. Und in der Intersport-App legt er noch 1000 Extrapunkte im Wert von 10 Euro als Osterbonus obendrauf. Für einen Einkauf ab 100 Euro. Intersport. Servus, du Madl. Jetzt bis 26. März Eurodreams spielen. Online auf wintoday.at zum Gewinnspiel anmelden. Und mit etwas Glück eins von 5 Packages für den Eurovision Song Contest für jeweils 4 Personen gewinnen. Eurodreams, nationaler Partner des Eurovision Song Contest. Sie kennen sich aus mit Sparen. Jetzt im Lagerhaus und auf lagerhaus.at. Composana Classic Hochbeetherde. 50 Liter. Jetzt 23% günstiger. Um nur 9,99. Die kennen sich aus. Komm ins Lagerhaus. Preise sind unverbindlich empfohlen. Gültig bis 29.03. in teilnehmenden Lagerhäusern. FM4. Unlimited. Minasan, konnichiwa, FM4 e yokoso. Hallo alle zusammen und willkommen bei FM4. Mein Name ist Alexandra Feusi. Watashi wa Alexandra Feusi des, demo Arexu de daichoubu des. Hajimemashite. Aber Alex bzw. Arexu ist okay. Ich bin bildende Künstlerin und Musikerin und habe etwas mehr als ein Jahr in Kyoto gelebt und mich absolut in Japan verliebt. Watashi wa geichutsuka do... Ongakuka des Kyoto ni ichinen icho sundeite Nippon ni sugoku koi ni oshimashita. Kyo wa watashi no suki na Nihon no ongaku wo ikutsu ka kite moratte kudasai. Heute werde ich euch eine Auswahl an japanischen Songs vorspielen, die ich mag. Das erste Lied ist von mir selbst bzw. von meinem alter Ego Arexu. Soshite saisho no kyoku wa watashi no Arexu jibun no uta des. Tanoshinde ne. Ich habe als Arexu noch nichts veröffentlicht, werde aber beim kommenden Kultursommer am 18. Juli um 20 Uhr beim Reithofer Park in Wien auftreten. Ich freue mich über alle Leute, die vorbeikommen. Viel Spaß beim Set. Nani mo kokoro no naka de yandei nai demo nani mo yasuragatte wa inai. Das ist ein Tune auf Japanisch gewesen von dir, Alexandra Feusi. Genau. Mit deinem japanischen Pseudonym. Arexi. Arexi. Wahnsinn, dass du das machst. Wie lange hast du in Japan gelebt? Ich habe ein Jahr und einen Monat in Japan gelebt und bin jetzt letzten September nochmals für 3 Monate hin, habe mein komplettes Touristenvisum ausgenutzt. Und bist jetzt hier mit einer riesengroßen Begeisterung für Japan, ja, für das Leben dort, für die Kultur und auch für die Musik. Absolut. Und einen Ausschnitt japanischer Musik bekommen wir jetzt in dieser Stunde. Ja, ich freue mich. Womit wird's losgehen und was gibt's zu hören? Losgehen wird's mit Lalo. Ich habe das vorher nicht gekannt. Ich bin da eigentlich drauf gestoßen bei meiner Recherche. Ich habe das Set nicht chronologisch gestaltet, sondern ich habe das ein bisschen durchmischt, sodass die Energie mal hoch und mal runter geht und dass man nicht einschläft und am Schluss nicht überdreht ist. Dann starten wir, oder? Gut, Alexander Feusi, Japan Special hier in FM4 Unlimited. Viel Spaß. We'll be right back. FM4 Unlimited. Tonight. Thank you. Musik aus Tokio war das hier der letzte Tune in dem Set hier von dir, Alexander Feusi. Eine Tour durch deine Lieblingstracks aus Japan aus den letzten 30, 40 Jahren. Genau, also ich liebe auch City Pop, das kam jetzt hier eigentlich gar nicht vor. Ja. Also alles nicht elektronische, aber ich glaube, das war so best of elektronische Musik, was irgendwie auch zusammenpasst. Wir waren beim Yellow Magic Orchestra in den 70er Jahren, oder? War was genau, dabei? Genau, 79, das okay. Ist das älteste. Das zweitletzte Lied war das. Das hier jetzt war Buckingham Wednesday Campanella vor ein paar Jahren erschienen, habe ich nachgeschaut. Ein Act aus Tokio auch, glaube ich. Mhm. Genau. Das Ganze gibt es jetzt 30 Tage lang zum nochmals anhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Oh, mir auch. Tanoshikatta, ich hatte Spaß. Du freust dich wieder auf Japan. Wie ist die Clubszene? Wo warst du? Was hast du kennenlernen können? Also ich habe ja in Kyoto gelebt. Mhm. Und falls irgendwer hier zuhört und vorhat, nach Kyoto zu gehen, geht in den Metro Club. Das ist mein Lieblingsclub. West Harlem ist auch ganz gut. Aber ich glaube, in Tokio ist dann halt schon nochmals mehr los und auch in Osaka. Wo hast du schon gespielt? Ich habe jetzt vor 2 Monaten in Tokio gespielt, in einem ganz neuen Club namens Dystopia Utopia. Und ich habe im World Club gespielt, in Kyoto mehrfach. Und jetzt die anderen Locations sind mir auch wieder entfallen, auch in Bars und bei irgendwelchen Partys und Events. Wo war es am besten? Am besten gefallen hat es mir, glaube ich, im Utopia Dystopia Club in Shibuya, weil halt Shibuya. Und ich hatte eine Stangentänzerin. Okay. Wie sind die Leute sonst drauf? Wird gleich getanzt? Ist es eher zurückhaltend. Aha. Also es wird jetzt nicht so mega, wenn man das so allgemein sagen kann überhaupt. Ja, also irgendwann dann schon, wenn die Nacht halt nicht mehr so jung ist. Danke vielmals, dass du da warst, Alexander Feusi. Ich sag danke. Check den Mix nochmal online, wenn man neugierig ist an dir und deinen Wegen und musikalischen Wegen und auch deinen eigenen Releases. Ich nehme an Instagram. Instagram. Alexander Feusi. Genau, Alexandra _ Feusi. Alles Gute, bis bald. Dankeschön, vielen Dank. FM4 Dance. Unlimited. Like no other, girl, you are the only together. Sweat is never better. You wanna make me sweater. Like no other, girl, you are the only together. Sweat is never better. You wanna make me sweater. Like no I'm

together, together, together, cause when we got together. Neue Tunes hier, aufgelegt von mir, Functionist, Yoji, Ice Morph, Tom Letchev und Frey Screws mit Together hier. We are! Und gleich um die Ecke, DJ Beware. Stay tuned. Und bei viel Mut, beim Outfit, da kannst du ja auch wirklich ins Klo greifen. Also findet man auch in Style. Pussy, bla bla. Bring the fun in bring Fundamental. Bring the fun and bring the ugliness. Ja. Eine neue Folge mit Tom Neuwirth und JJ. Bring the humor to fashion. Ja, sicher. Where did humor go? Where's the humility? Über Fashion Fails und Facelifts. Es schämt sich niemand mehr. Pussy, bla bla. Weißt du? Immer Sonntag, 20 Uhr, ertragen wir da eins und hier. Ganz ruhig, Herr Osterhase. Zeit ist Geld. Hoppeln Sie zu Thalia. Minus 20% auf Spiele und Spielwaren. Sogar auf Aktionspreise, aber nur für kurze Zeit. Jetzt bei Thalia und auf Thalia.at. Huch, ein Sparfuchs. Thalia. Welt, bleib wach. Was sagt eigentlich der Osterhase, damit ihm die Hühner so mir nix dir nix alle ihre Eier überlassen? Servus du Madl. Ein Charmeur. Und in der Intersport-App legt er noch 1000 Extrapunkte im Wert von 10 Euro als Osterbonus obendrauf. Für einen Einkauf ab 100 Euro. Intersport. Servus die Madln. Von Zeit zu Zeit ist man verwirrt, ob Wahrheit wirklich existiert. Doch Wahrheit ist nicht wandelbar. Sie war da. Und sie bleibt auch da. Da will ich hin. Hol mich hier raus, Falter. Jetzt abonnieren. abo.falter.at FM4. Unlimited. Hey there, you're tuned into FM4 Unlimited, your Friday night mix show with your host, DJ Functionist, and me, DJ Beware. Starting things off in this hour with a track called Wake Up, Shake It by the one and only Marco Passerani. Shake it down. one by Gerd, Dutch Gerd, track called Hypno Disco, and this is the house version, which is available as a digital bonus on his Bandcamp. around halftime on this hour of FM4 Unlimited. Track just now, A Never-Ending Story by Pancrazio. And this one right here, track called Go Computer by Raxon, taken off his album that came out a year or so ago. Watching your arm. We have time for one more on this hour of FM4 Limited in the mix. Me, DJ Beware. This track right here by Trip Masters, and it's called Hypno Dre Vox. Yeah, as we said, we got time for one more, so please stay with us right to the very end. schwer, was macht man mit einem fertigen Bachelor- oder Masterstudium? Cool. Abschlüsse gibt's viele, aber wo sind die Jobs? Unternehmen beschweren sich über Fachkräftemangel. Gleichzeitig sind in Österreich über 450.000 Menschen arbeitslos oder in Schulungen. Wie passt das zusammen? Als Anteil an der Arbeitslosigkeit machen Akademikerinnen derzeit ungefähr 10% aller arbeitslosen Personen aus. Bis jetzt habe ich 180 Bewerbungen geschickt und nur 5 Bewerbungsgespräche gehabt. Ich bin Yasin Livia Payer und habe mit Betroffenen und ExpertInnen gesprochen. In Wien zum Beispiel werden Pflegekräfte gesucht. Wenn ich dann nicht Pflegekraft bin, dann nutzt mir das in meinem Moment als arbeitssuchende Person nicht. Die ganze FM4 auf Laut-Diskussion von Mittwoch, jetzt auf ORF Sound und überall, wo es Podcasts gibt. FM